Das war Nachttaxi. Heute mit dem Text Arubanai von Martin Auer und Musik von den Bambuti im Ituri Regenwald. Gute Nacht, Dobranoc, Igeceler, Bonsoiri, Butuelamu.